Alltag spricht, sei es Melancholie oder Hysterie. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das nie. Dieses magische Greifen nach der neuen Idee, was nur möglich sei mit der guten Fee, ist eine Ideologie von Anfang an. Und genau gesehen ist da gar nichts dran. Komponieren und dichten, als bräuchte man nur von den Musen berichten. So ist es nicht, denn wenn alles bricht, nimmt man doch Rückzug zu Lug und Trug. Einen Song zu schreiben ist keine göttliche Gunst, ist im doppelten Sinne einfach Kunst. Ein profanes Geschehen wie eine Schraube drehen, mit Geduld und Mut wird alles gut. Ich mach Musik, Musik, weil es mich schon immer trieb. Ich mach Musik, Musik, every day and every week. Einfach schwer, da wünschte ich mir solche Musen daher, die mir sagen, wie es geht und mich einfach küssen und der Song sie schreibe, ohne grübeln zu müssen. Doch die Grübelei ist auch was Schönes dabei, dass du suchst und suchst, manchmal kräftig fluchst, keinen Ausweg siehst und in Trübsinn fließt. Doch du kommst wieder raus mit einem neuen Ohrenschmaus. Ja, was Neues zu hören, das es noch nicht gab, ist der ganze Turn, ist der helle Tag. Es ist ein Hochgefühl, das sich in dir aufstellt, ein warmer Regen, der aus dir rausquält. Ganz allein dafür lohnt der Aufwand schon, und die neuen Töne sind der höchste Lohn. Ich mach Musik, Musik, weil es mich schon immer trieb. Every day and every week. Gemeinsam findest, ohne dass du dich nur vorn bindest. Ins Blaue hinein, zu vier, zu dreien oder zweien ist ein Geschehen mit göttlichen Wein. Communio im engsten Sinne, eine Einigkeit, in der ich mich gewinne. Ich mach Musik, Musik, weil es mich schon immer trieb. Musik, Musik, every day and every week.